Na, er irrte sich aber doch, der gute alte Sam. Ich hatte den am Boden schleifenden Lasso schnell zweimal um die starke Wurzel eines nahen Busches geschlungen, und als das störrische Maultier davonstürmen wollte, zog sich die Schlinge um seinen Hals so fest zusammen, dass es niederstürzte. Ehe es wieder hochkam, war ich bei ihm und auf seinem Rücken. Ich kann euch sagen, es war ein starkes Stück, was das Tier da mit mir anstellte. Es war ein Kampf, Kraft gegen Kraft. Ich presste ihm die Eingeweide mit den Schenkeln zusammen, bis wir beide in Schweiß gebadet waren. Es war ganz klar, dass Sam Hawkins mit seinen kurzen Beinchen das nicht schaffen konnte. Endlich gab das Maultier seinen Widerstand auf und blieb zitternd stehen. Ich holte tief Atem. Es war mir, als wären mir alle Muskeln und Sehnen zerrissen. Teufel, was seid ihr für ein Mensch? Ich denke, ich bin ein Greenhorn. Und ihr? Ihr seid ein Meister in der Mustangjagd, oder? Ah, schweigt davon, Sir. Hängt man hierzulande sein Pferd an ein Maultier und schickt sie dann spazieren? Nur ich sage euch, auch dem tüchtigsten Jäger kann so etwas passieren. Erzählt mir lieber, wie ihr überhaupt die Ausreißer erwischt habt, Sir. Nun, ich holte die beiden schnell ein, weil sie ja aneinander gebunden waren und sich nicht einigen konnten, ob es nach rechts oder nach links gehen sollte. Ich brauchte nur den Lasso zu fassen, der die Tiere verband, und die Schlinge am Hals des Maultieres immer mehr zuzuziehen. So konnte ich es euch zurückbringen. Kein Kunststück. Das weiß ich besser, wenn ich mich nicht irre. Eine Bitte, teurer Sir. Erzählt bloß den anderen nichts von der Geschichte. Ich kann mich sonst vor dem Gelächter nur ins Grab retten. Verspreche ich euch, brauche euch noch einige Zeit. Zum Beispiel, mein lieber Sam, kommt und steigt jetzt auf. Ihr habt recht, mein Freund. Komm, ganz ruhig. Wollen doch gute Freunde werden, wenn ich mich nicht irre. So, oben bin ich. Oh, es muss schon einen Herrn gehabt haben. Ich merke es, wie es dem Zügel folgt. Wisst ihr, wie ich es nennen werde? Nun? Mary. Habe früher schon einmal ein Maultier geritten, das Mary hieß, also einfach zu merken. Mary? Wird Liddy da nicht eifersüchtig? Warum? Sind doch beides allerliebste Namen, wenn ich mich nicht irre. Und nun, Chatain, ich danke euch. Danke euch wirklich. Kann mich doch darauf verlassen, dass ihr meine Schande... Oh, bitte seid still. Ihr seid mein Lehrer und mein Freund. Mehr brauche ich wohl nicht zu sagen. Hier meine Hand. Werde euch das nicht vergessen. Und nun vorwärts! Zurück ins Lager! Ich band Dick Stones Pferd an meinen Rotschimmel und dann ritten wir los. Sam Hawkins war selig wie ein Kind über seine neue Mary. Das Maultier besann sich schnell wieder auf das, was es früher gelernt hatte. Natürlich gab es im Lager ein großes Hallo, als Sam mit einem Muli statt mit einem feurigen Mustang ankam. Als der Morgen anbrach, verlegten wir das Lager in die Nähe der Stelle, wo wir die erjagten Bisons zurückgelassen hatten. Zu unserer Überraschung war der alte Büffelbulle nicht mehr da. Von dem Platz, wo er gelegen hatte, führte eine breite Spur zu den Büschen hinüber. Das Gras war etwa 1,5 Meter breit niedergeschleift. War der Bison noch am Leben gewesen und hatte sich selber wegschleppen können? Oder besorgten das Indianer? Die Meinungen gingen auseinander. Und leider konnten wir das Urteil Sam Hawkins nicht einholen, weil er sich mit Stone und Parker vom Lager entfernt hatte, um seine neue Mary zuzureiten. So beschlossen Rattler und seine Leute, in das dichte Buschwerk einzudringen, um sich über das Verschwinden des Büffels Klarheit zu verschaffen. Unser Ingenieur Bancroft war nicht zu sehen. Also blieb ich als der Einzige im Lager zurück. Ich hatte meine schwere Büchse beim Zelt zurückgelassen, weil sie mich bei der Arbeit behinderte, und war gerade dabei, einen Messstab in den Boden zu treiben, als der Spektakel anfing. Ein Bär! Ein Grizzly! Ein Bär! Ein Bär! Ein Grizzly! Schieß doch! Ah! Es blieb mir keine Zeit zum Überlegen oder meinen Bärentöter zu holen. Da war ein Mensch in Todesnot. Schnell lief ich hinüber und da sah ich auch schon den grauen Bären. Hoch aufgerichtet vor einem Baum, mit seinen Pranken einen Mann zerfleischend, der nur noch den niedrigsten Ast des Baumes hatte erreichen können und dort von dem Grizzly festgehalten wurde. Ein mächtiges Tier, an die 3 Meter groß und mindestens seine 4 Zentner schwer. Und diesem Urweltriesen stand ich gegenüber, nur mit meinen beiden Revolvern und dem Messer im Gürtel.